Kultur. Hörspiel. Er gehört zu den ganz Großen der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts und blieb doch bis heute ein Außenseiter. Das Schriftstellern mitunter leichtfertig verliehene Prädikat zu Unrecht vergessen, auf ihn trifft es ohne Zweifel zu. Die Rede ist von Hans-Henny Jann, dessen Todestag sich am kommenden Sonntag, dem 1. Advent, zum 50. Male jährt. Hans-Henny Jann, 1894 in Hamburg-Stellingen als Sohn eines Schiffbauers geboren, war viel mehr als nur ein Schriftsteller und Dramatiker, der in jungen Jahren bereits den renommierten Kleistpreis erhielt. Er war gleichzeitig Orgelbauer, Musikverleger, Pferdezüchter, Hormonforscher und vieles mehr. Kompromisslos und, wie manche sagen, auch maßlos ist der radikale Sinn- und Gottsucher geblieben, bis zu seinem Tode. 1949 erschien Das Holzschiff, eine geheimnisvolle und rätselhafte Seefahrergeschichte, die in der Weltliteratur ihresgleichen sucht. Sie bildet den Auftakt von Jans gewaltiger Romantrilogie Fluss ohne Ufer, die unvollendet geblieben ist. Das Holzschiff von Hans-Henny Jann möchten wir Ihnen nun in einer Hörspielpremiere vorstellen. Wie wenn es aus dem Nebel gekommen wäre, so wurde das schöne Schiff plötzlich sichtbar. Mit dem breiten gelbbraunen, durch schwarze Pechfugen gegliederten Bug und der starren Ordnung der drei Masten, den ausladenden Rahen und dem Strichwerk der Wanten und Takelage. Die roten Segel waren eingerollt und an den Rundhölzern verschnürt. Zwei kleine Schleppdampfer, hinten und vorn dem Schiff verteut, brachten es an die Kaimauer. Sogleich waren zwei sachverständige Zollbeamte zur Stelle, die genau auszudrücken wussten, um was es sich handelte. Das Holzschiff. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hans-Henny Jann. Ein dreimastiges Vollschiff. Ein paar tausend Quadratmeter Segelfläche. Der alte Lionel Escott McFay Esquire aus Hebbernon Tyne hat es aus Teak und Eichenholz gebaut. Ein Sonderling. Ein Mann, der in einem anderen Jahrhundert wurzelt. Ein Genie der Kurven. Allerdings rote Segel. Das gefällt mir nicht. Wer war das? Der Reeder. Nach Ablauf zweier Wochen lag das Schiff noch an seinem Platz. Hier war festzustellen, dass irgendwo in England ein schönes, aber unpraktisches Segelschiff gebaut worden war. Ohne Hilfsmotor. Etwas Altmodisches. Ohne vorbestimmten Zweck. Ein nutzloses Unternehmen. Planken, die ein Jahrhundert überdauern würden. Der Ausdruck eines Spleens. Geldvergeudung. Etwas Unvernünftiges, fast Verbrecherisches. Ein Angriff auf die Gesellschaft und ihre Ansichten. Es lag da und der Reeder musste die Kaigebühren bezahlen. Die Mannschaft des Holzschiffes war abgemustert worden, der Kapitän davongejagt. Eines Tages geschah dann die Veränderung. Der Reeder kam an den Kai. An seiner Seite schritt ein Seeoffizier, ein Kapitän in Uniform, Waldemar Strunk. Seinem Arm hatte sich ein etwa 18-jähriges Mädchen eingehängt, seine Tochter. Die drei gingen an Bord. Eine Stunde später fand sich die neu geheuerte Schiffsmannschaft ein. So war denn das Schiff bevölkert. Man erfuhr, eine sehr wertvolle Ladung sollte über Land kommen. Man erfuhr, die Tochter des Kapitäns, das 18-jährige Mädchen, würde den Vater begleiten. Ein junger Mann kam an den Kai, Er war der Verlobte des Mädchens. Die beiden lagen einander in den Armen. Den Zollbeamten wurden von den höheren Stellen Schriftstücke ausgehändigt. Sie betrafen das Schiff und seine Ladung. Geheime Anweisungen. Der Staat mit seiner ganzen Machtvollkommenheit schien dahinter zu stehen. Missionen in geheimem Auftrag. Man konnte begreifen, das Schicksal des Volkes hing davon ab. So war es nicht verwunderlich, dass ein Herr sich zeigte, den niemand kannte, der seinen Namen nicht angab. Es war der Supercargo, wie sich später erwies. Die Ladung wird ohne weitere Kontrolle zum Verfrachten freigegeben. Die Winden des Schiffes wurden in Betrieb gesetzt. Man zog an den Flaschenzügen. Gut vernagelte, starke, weißneue Holzkisten, ein paar Zeichen darauf gemalt, wurden herausgeschoben, gehoben, in die Seilschlingen gelegt, aufgewunden und in den Schiffsrumpf gesenkt. Da entstand ein Streit. Man wusste nicht, wo und wie er begann. Zuerst kam es dumpf von einem unteren Deck herauf. Dann liefen Matrosen wild erregt nach oben. Au! Getreten, gemeines Pack! Eine Kiste sollte erbrochen werden. Spitzel! Er lügt! Wir sind gar nicht im Laderaum gewesen. Es wird sich alles finden. Du Hund, du! Die Ladung wird versiegelt. Der Reeder begann mit den Achseln zu zucken. Er meinte, es sei wohl angebracht, sich in die Kapitänskajüte zurückzuziehen und dort zu beraten. Das Schiff dürfe nicht noch weitere 24 Stunden am Kai liegen. Reeder, Kapitän und Supercargo redeten aufeinander ein. Nach Ablauf einer Stunde waren die Entscheidungen da. Jeder einzelne der Besatzung war vom Supercargo einer Begutachtung unterzogen worden. Der Koch und der Bursche, den er sich mitgebracht, mochten hingehen. Der erste Steuermann schlüpfte durch die Maschen der Anklage wie selbstverständlich. Ein Leichtmatrose, Alfred Tutein, war nicht schwer genug für einen Verdacht. Den Zimmermann vergaß man. Waldemar Strunk gedachte seiner. Aber er hatte keinen Grund, einen Beitrag für die Liste der Davonzujagenden zu liefern. Dem Rest würde man die Heuer für 4 Wochen ausbezahlen und sie wieder an Land gehen heißen. Der Abend kam. Im Laufe des Tages war eine neue Mannschaft zusammengestellt. Das Schiff war bereit zur Abfahrt. Für die beiden Liebenden bedeutete es die bittere Stunde des Abschiednehmens. Die zwei schlossen sich ein, um stürmische Umarmungen ganz auszukosten. Sie schwankten vor Glück, lehnten sich gegen Bett, Kommode, Wandschrank, Tür. Da, ihnen grässlich, sprang die Tür auf. Sie hatte dem leichten Druck nachgegeben. Sie flohen auseinander. Sie wussten, das Schloss war abgeriegelt gewesen. Auf dem Gang stand der Supercargo. Er sah ihre Bestürzung. Er schritt langsam davon. Sie zogen die Tür heran, drehten den Schlüssel herum, schoben den Riegel vor, lehnten sich, sicher in ihrer vorgefassten Meinung, dass das mechanische Schloss nicht aufspringen werde, abermals gegen die Tür. Und sie öffnete sich, aufgestoßen wie von heimlichen Kräften. Sie taumelten, wrickten an der Tür, polterten. Das Mädchen begann zu weinen. Sie hörte von außen her die letzten Vorbereitungen für die Abfahrt. Sie begriff plötzlich die Trostlosigkeit ihrer Lage. Möglicherweise 1 Jahr lang von dem Geliebten getrennt zu sein. Sie lief hinaus, treppauf, treppab, suchte ihren Vater und fand ihn im Kartenhaus an einem Tische sitzend. Papa? Wo ist Gustav? Deshalb komme ich. Habt ihr euch gezankt? Nein. Was willst du? Gustav soll mit auf die Reise kommen. Unmöglich. Warum? Das ist nicht vorbereitet. Bitte. Sie begann von der Tür zu sprechen. Er verstand nicht, sie erklärte. Ihn überschlich es frostig. Er lief hinab, sie eilte ihm nach. Der Kapitän nahm die Klinke in die Hand und begann seinerseits die Untersuchung. Ein grässliches Schweigen. Nach wenigen Minuten verkündete er, die beiden hätten recht. Er war auf vielen Schiffen gefahren, etwas Ähnliches war ihm nirgendwo begegnet. Da kam der Supercargo abermals heran. Das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Alle Türen sind bei drohender Gefahr von einer Zentrale aus zu öffnen und es ist vergessen worden, den Mechanismus abzuschalten. Von welcher Zentrale aus? Ich werde mich mit dem Reeder besprechen. Das ist alles sehr natürlich. Ich werde mir die Zentrale zeigen lassen. Mir scheint, man darf sich nicht mit den geringen Kenntnissen, die wir von dieser Sache haben, zufrieden geben. Ich muss an Deck. Das Schiff ist zum Ausfahren, klar. Ich werde nicht mitreisen, wenn Gustav das Schiff verlässt. Man kann nicht mehr mit dem Reeder darüber verhandeln. Nicht in der letzten Minute. Gustav hat sein Gepäck nicht vorbereitet. Vielleicht ist er nicht im Besitz eines Passes. Sich verstecken, als blinder Passagier sich bis an die Freiheit der Meere durchlügen. Man kann es nicht einmal erwägen. Heimlich? Als blinder Passagier? Ein großartiger Einfall! Wir werden ein Gerümpel ausfindig machen. Ich kann nicht länger hier unten bleiben. Tut, was ihr wollt. Ich darf es nicht wissen. Du musst jetzt an Land, Gustav. Haben Sie den Reeder gesehen? Nein. Er wird doch das Schiff verlassen haben? Besitzt eine Uhr und wird nicht den unfreiwilligen Passagier spielen wollen. Vor wenigen Minuten ist er noch gesehen worden. Er wird in seiner Kneipe sitzen und zwei Punschgläser zugleich leeren. Er trägt den Augenblick der Abfahrt nicht. Die erste große Reise seines schönen Schiffes. Männer werden weich und haltlos, wenn die Braut ein anderer entführt. Das Schiff ist doch kein Weib. Das hier ist etwas Weibliches. Etwas, an das man seine Liebe hängt. Aber ich sehe auch ihren zukünftigen Schwiegersohn nicht. Nicht die Tochter. Meine Tochter. Sie haben sich voneinander verabschiedet. Das ist alles, was ich weiß. Da kommt sie, fragen Sie sie selbst. Ist der Geliebte von Bord? Ja, wir haben uns ausgeweint. Jetzt trinkt er in einer nahen Kneipe Punsch. Er tut es dem Reeder gleich. Die punschtrinkenden Geliebten. Sie werden einander wahrscheinlich um Mitternacht in den Armen liegen. Möglich. So, ist alles klar? Die See stand mit gutem Geruch um das Schiff. Die Segel waren gesetzt. Man lag vorm Winde. Meer und Himmel waren schwarz. Die Lichter der großen Kuppel verbrannten flimmernd in den unendlichen Weiten. Ihr kalter Schein, der das Herz vernichtet oder erhebt, brachte das trügerische Wunder erbaulicher Gedanken. Millionen Menschen, und wer wüsste, ob es die Tiere nicht tun, blicken des Nachts auf mit den unbegreiflichen Augen und kehren in die vereinsamte oder bang hoffende Brust zurück. Ihre eigene. Sie schlafen noch nicht? Nein. Ich höre, der Verlobte Ihrer Tochter ist auf dem Schiff. Na, haben Sie ihn gesehen? Nein. Gesehen habe ich ihn nicht. Dann ist mir Ihre Mitteilung unverständlich. Es ist, wie es ist. Ich möchte mich schlafen legen. Wir können morgen weiter darüber reden. Papa! Gustav! Der Supercargo hat dich bereits entdeckt. Man wird darüber kein Wort zu wechseln brauchen. Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht entdecken können. Er hat mir die Neuigkeit erzählt. Ich habe eine andere für dich. Es gibt noch einen zweiten blinden Passagier an Bord. An Überraschungen scheint kein Mangel zu sein. Ich bin begierig zu hören, wer es ist. Der Reeder. Es gibt nur die eine Gewissheit, dass du dich irrst. Wenn es nicht unvernünftig wäre, mitternächtlich auf diesem Schiff zu schwören, ich würde dir einen Eid geben, dass du auf meine Sinne bauen kannst. Das klingt sehr ernst. Ich saß in meinem Versteck, ringsum das völlige Schwarz der Finsternis. Ich hörte Schritte sich nahen. Ich meinte anfangs, es könnte Elena sein. Aber warum auch hätte sie ohne Licht sich herabtasten sollen? Der Mensch war bald heran und stieß gegen die Ballentau, hinter denen ich mich versteckte. Dann glühte eine elektrische Taschenlampe auf. Der Mensch wich ein paar Schritte zurück, ließ das Licht der Lampe auf meinen Kopf scheinen und bewegte sich gegen eins der Holzschotten. Der Schein der Lampe wurde von den Planken zurückgeworfen. Ich hatte so Gelegenheit und auch Muße genug, den Fremden zu erkennen. Er war der Räder. Mein Erstaunen war groß, aber es wuchs, als ich bemerkte, er suchte am Holzwerk einen Mechanismus. Er fand bald den Hebel oder Knopf oder das Schloss. Die Wand schob sich zur Seite. Es entstand ein schwarzes Loch. Er schritt hinein. Das Plankenwerk schloss sich wieder. Du warst eingeschlafen. Du hast geträumt. So könnte man glauben. Aber ich unternahm etwas. Ich kletterte aus meinem Versteck hervor, durchmaß den Raum, um tastend an das Holzschott zu kommen. Ich fand die Stelle, befühlte sie, suchte nach dem Riegel oder Auslöser. Ich konnte ihn nicht entdecken. An meinen alten Platz wollte ich nicht zurück. Seitlich von mir nach Achtern waren schwere Knacken gegen die Spanten gebolzt, dick und ausladend genug, einen liegenden Menschen dahinter zu verbergen. Du erzählst viel und es ist spannend. Bald kam jemand mit ziemlichem Gepolter die Stiege herunter. Er hatte Licht bei sich, eine sehr starke Lampe. Damit leuchtete er, ohne zuvor sich anderswohin umgetan zu haben, hinter die Tauballen. Dieser zweite Mensch war der Supercargo. Als er nichts entdeckte, nahm er den Weg über die Stiege wieder nach oben. Du bliebst liegen, wo du lagst. Als zum dritten Mal Licht in meine Dunkelheit drang, war es Elena. Sie sagte, das Meer sei erreicht. Wir eilten in ihre Kammer und ich erzählte ihr, was du soeben gehört hast. Den Wirklichkeiten kann ich trotzen. Nicht den Träumen. Ich muss dir entgegnen, ich kann deinen Bericht nicht hinnehmen. Der Räder, gesetzt den Fall, ihm wäre aus Gründen, die uns nicht angehen, im letzten Augenblick der Wunsch gekommen, mitzureisen. Er hätte sein natürliches Recht, das ihm als Eigentümer zusteht, benutzt. Es entfällt für ihn jeder Grund, sich zu verbergen. Etwa wie es für dich einen gab. Man kann gegen diese Auslegung nicht löcken, ohne halsstarrig zu scheinen. Ich erwarte von dir, Gustav, dass du dich bald von Elena trennen wirst und in einer Nebenkammer schlafen legst. Ich werde gehorchen. Du bist unehrlich gegen meinen Vater? Du bist zurückgewichen vor seinen Pflichten als Kapitän? Ein einfältiger Mensch versteht kaum, was du im Schilde führst. Ich scheine dumm oder toll. Jetzt wirst du dich auf den Bauch legen und den Koffer wieder unter dem Bett hervorziehen. Ich brauche eine Taschenlampe. Was gibt es denn? Du wirst doch einen Koffer noch ohne Beleuchtung unter einem Bett hervorziehen können. Man wird feststellen müssen, ob die einfältigen Gegenstände Grimassen schneiden können oder ob die nebligen Verzerrungen allesamt in meinem Kopf liegen. Diese Wand hier, oder wie du die Kulisse hinter deinem Bett nennen willst, besteht unterhalb des Möbels nicht. Ein niedriger Schacht, etwa 2 Meter breit, löst er sich in der Ferne im Ungewissen auf. Aber genug von diesem halben Spuk. Ins Bett wollen wir. Es ist ja wie das Innere einer Jahrmarktsbude. Eine schlechte Aufmachung, um schwache Nerven weiter zu schwächen. Ist das bunt beschmierte Entsetzen ein kalter Spott? Oder berühren wir ungebetene Gäste die zu früh aufgedeckten Anläufe eines Verbrechens? Ich finde, du sprichst nicht erbaulich. Du könntest deine Zunge zügeln. Du empfiehlst uns, schlafen zu gehen und deutest gleichzeitig meine Ermordung an. Erwartest du etwa, dass ich mich ins Bett lege, sozusagen ohne Umschweife, wo ich einschlafe? Ich bin auf dem Nullpunkt! Meine Seele droht vor Angst zu gefrieren. Es könnte dir zum Beispiel einfallen, vorzuschlagen, dass ich eine andere Kammer beziehe. Damit wir dort Entdeckungen machen, die uns zum Verzagen bringen? Ich will nicht! Ich will nicht! Ich fühle mich nicht stark genug, den Kampf mit einem Drachen zu bestehen. Mir erscheint dieser Tag wie ein Gleichnis vom Dasein im Protoplasma, das mit zunehmendem Alter trockener, geringer und hoffnungsloser wird. Die Wunder des Lebens enthüllen sich als Vorbereitungen zu den großen Ernüchterungen. Am Ende steht die Vergreisung. Wenn wir zu denken anfangen, sind wir nackter als bei der Geburt und hilfloser und ersticken an der Schlinge eines absterbenden Magenstrangs. Das sind trostlose Deutungen unserer Berufung. Ja, ich habe keine besseren zur Hand. Und die Liebe. Man kann darüber einiges sagen. Wir erliegen ihr. Die alten Trümmer unserer Instinkte sammeln sich zu gewissen Entscheidungen. Wir sind ja Fleisch. Es gibt eine Kraft, die uns daran hindert, uns ins Meer zu stürzen. Es gibt Menschen, die stürzen sich hinein. Der irgendwo ist der endliche Weg zu Ende. Ist noch ein Sinn in unserer Unterhaltung? Schluss. Ich will wissen, wie wir schlafen sollen. Ich werde in dieser Kammer nicht allein bleiben. Du musst etwas sagen. Das Versprechen, das ich dem Kapitän gegeben habe, werde ich nicht halten. Ich werde bei dir schlafen. Waldemar Strunk fand an die Tür des Raumes, in dem sich der Supercargo eingerichtet hatte, eine kleine Karte geheftet, mit dem Namen Georg Laufer darauf gedruckt. Offenbar sollte das Schild den Außenvorstehenden daran erinnern, dass er nicht ohne eine gewisse Sammlung hereinstürmen dürfe, geradezu fremdes Gebiet betrete und sein Verhalten danach einrichten müsse. Guten Morgen. Ich dringe hier ein. Vielleicht unwillkommen, aber ich habe ein starkes Bedürfnis, von Ihnen aufgeklärt zu werden. Es gibt ein paar ärgerliche Unklarheiten. Sie wollen mich fragen, wohin wir segeln? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Wie soll ich das verstehen? Die Schiffspapiere, die Sie verwahren, müssen doch darüber Angaben enthalten. Sie schweigen sich aus, das ist nichts Wunderbares. Ich stehe in Verbindung mit einer Station. Einer schwimmenden Station. Einem zweiten Schiff, das uns in einem Abstand von einem halben oder ganzen 100 Kilometern folgt. Von dort empfange ich täglich telegrafisch meine Befehle. Ich bin nicht gekommen, um mir neue Ungewissheiten aufbürden zu lassen, vielmehr um die alten zu beseitigen. Vielleicht bin ich beschränkt und Sie machen sich im Geheimen über mich lustig. Aber es ist ein starkes und großes Schiff, das ich führe. Keine Gifttonne. Hier ist die Apparatur. Es hängen keine Antennen zwischen den Masten. Kein Motor zur Erzeugung elektrischer Kraft ist an Bord. Gleich viel. Lesen Sie nur das erste Morgentelegramm. Durch den englischen Kanal sollen wir, um den Atlantischen Ozean zu gewinnen. Haben Sie Ihre Kenntnisse über die Matrosen, die Sie vor Abfahrt des Schiffes ausgemustert haben, von einer militärischen Aushebungskommission erhalten? Nein. Ich habe Augen im Kopfe. Das Märchen vom Versuch, eine Kiste zu erbrechen, haben Sie dürftig erfunden. Das Märchen vom Versuch, eine Kiste zu erbrechen, wie Sie sich auszudrücken beliebten, ist eine Umschreibung für das verbrecherische Verlangen der Schiffsmannschaft, das Geheimnis der Ladung zu lüften. Vorstufe der Meuterei. Schon der Schatten einer Unzuverlässigkeit macht einen Mann ungeeignet, bei diesem Transport mitzuwirken. So hat das Schiff Kapitän und Besatzung gewechselt und die Mannschaft ist abermals gesiebt worden. Sie sind darüber unterrichtet, an welchem Platz des Schiffes der blinde Passagier genächtigt hat? Die Frage ist ungehörig. Ich gestehe, dass Gustavs Streich mich ins Unrecht setzt. Aber ein Beil, oft benutzt, wird schartig. Gustav wird ein Nachtlager gefunden haben, das ihn behagt hat. Ja, im Bett der Geliebten. Weshalb erzählen Sie es mir? Nur um auszudrücken, dass ich es weiß. Und niemand hat es mir verraten. Es ist vielleicht unempfehlenswert, das Gespräch bei einer anderen Zeit fortzusetzen. Der Kapitän empfand, die Geheimnisse waren eingeschrumpft. Das Maß der Dinge war wiederhergestellt. Ein paar Kleinigkeiten aufzuklären hatte er unterlassen. Wegen der unvorteilhaften Wendung, die das Gespräch zum Schluss genommen. An die Kleinigkeiten klammerte sich Gustav. Er wollte aufs Genaueste über den Zweck des Betttunnels belehrt werden. Bis zur Befriedigung seines Begehrens behauptete er, an nächtliche Überfälle, Vergewaltigung, Mord, an den grausamen Scharfsinn des Verbrechens zu glauben. Wie bitte erklären Sie das Vorhandensein des Tunnels? Das ist doch eine Konstruktion, die hässliche Schliche ermöglicht. Ich weiß nicht, wie vielen Schiffen Sie ins Eingeweide geschaut haben und auf wie viele unerklärliche oder stümperhafte Behelfsmaßnahmen der Konstrukteure Sie dabei gestoßen sind. Die Wohnkammern sind nachträglich in den Schiffsrumpf eingebaut worden. Überflüssig bis jetzt. Sie wollen also die geheime Absicht, die mit dem Schacht verbunden ist, nicht verraten? Ich will Ihnen keine Auskunft über Dinge geben, von denen ich nichts verstehe. Heute befragen Sie mich wegen eines Schachtes, über den vielleicht das krumme Hirn eines mittelmäßigen Schiffstischlers Auskunft geben könnte. Morgen wird Sie eine andere handwerkliche Leistung peinigen. Ihr Glaube an die Physik ist groß. Und an die Vernunft der Menschen noch größer. Da Ihnen indessen die moralische Vollkommenheit noch nicht begegnet ist, steht ihr Gemüt dem panischen Schrecken offen. Sie werden mit einer Summe von Gefühlen behangen, zukünftig an Deck und unter Deck umherstreifen. Sie werden immer das Unbekannte finden oder das Erstaunliche. Ein ungewöhnliches Inventar. Das Schiff nämlich ist ursprünglich für die Erforschung magnetischer Phänomene auf dem Meere erbaut worden. So hat mir der Reeder erzählt. Es findet sich kein eiserner Gegenstand an Bord. Die Nägel in den Werkzeugkästen selbst sind aus Kupferlegierung. Unsere Ladung, wer weiß es, verdirbt ihre Instinkte, wenn sie lange in einem Stahlbauch ruht. So sind Physik und menschlicher Verstand auf diesem Schiff vielleicht weniger entthront, als sie vermutet haben. Ich empfehle mich. Die Wahrnehmungen der Sinne waren in Einklang gebracht mit den Übereinkünften. Gustav genoss diesen Triumph der Vernunft. Er fühlte sich, noch vor kurzem ein blinder Passagier, eingegliedert in die Schiffsgemeinschaft. Er hatte sich der Mannschaft vorgestellt, hatte mit allen Zigaretten geraucht. Jetzt stand er an Deck, gestattete der Sonne seinen Schatten zu werfen, dachte das eine oder andere Vorteilhafte von guten Schiffen. Er war befreit. Elena begriff die Verwandlung Gustavs nur unvollkommen. Sie fand an den Wirklichkeiten gar nichts geändert. Ihre Kammer war nach wie vor für Unberufene von zwei Seiten her zu betreten. Niemand hatte in Abrede gestellt, dass die Unterhaltungen abgehorcht worden waren. Und die Vermutung lag nahe, es gab keinen Ort auf diesem Schiff, der nicht ähnlich öffentlich war wie die abgeschiedene kleine Kajüte. Es war ausgemacht, sie würde die Kammer nicht weiter bewohnen. Sie wollte aus dem Schiffsrumpf heraus, nach oben, in die auf dem Mitteldeck errichtete Hütte. Hier waren die Wohn- und Gesellschaftsräume für Offiziere und Fahrgäste. Elena, was? Du wirst zukünftig in einer anderen Kammer schlafen. Ich werde dich doch besuchen dürfen. Wie lange werden deine Torheiten bestehen? Sind die grausamen Prüfungen nur mein Teil? Du bedarfst des Mitleids nicht, denn dein Ungemach ist leicht. Du bist blind. Du bist mir nicht gleichgültig, aber ich möchte allein sein. Ja. Ja. Es ergab sich, dass Gustav den Rauchsalon als Tagesquartier wählte. Niemand erhob Anspruch auf diesen Ort. Der Verlobte Elena saß dort, manchmal gemeinsam mit der Geliebten, oft allein. Er spielte mit Würfeln. Kleine 7, 160. Nach wenigen Tagen traf sich die Schiffsmannschaft vom ersten Steuermann bis zum Küchenburschen während der Freistunden im Rauchsalon. Vorausgesetzt, Gustav war anwesend. Der Verlobte Elenas übte sich in der großen Kunst des Zuhörens. Er sprach von sich aus kaum ein Wort, Fragen beantwortete er zögernd. Er tauchte in den anderen unter. Es bestand ein vollkommenes Vertrauen zwischen Gustav und den Seeleuten. Sie waren ihm ergeben. Seine noch unbefleckte Jugend, oder wie man seinen Zustand in diesen Wochen bezeichnen mochte, dämpfte die schwarze Brandung in ihrer Seele. Die nagende Sucht, nicht gerade der Mensch zu sein, der sie waren. Sehr bald zerspellte jedoch die Eintracht auf dem Schiffe. Die peinlichen Ereignisse am Kai, die Misshandlung der Matrosen im Hafen, hatten das allgemeine Gleichgewicht gestört. Eine Wunde war nicht vernarbt. Sie blutete weiter. Oder jemand war bestrebt, seinen Finger hineinzutun, damit sie sich nicht schließe. Durch und durch. Man darf die Bestie im Menschen nicht wecken, wenn sie sich nicht austoben kann. Rohes Fleisch weckt die Bestie. Beefsteak Englisch gibt es nur in den Häfen. Salzfleisch muss mit einer Prise Soda gekocht werden. So schläft die Mannschaft so unruhig. Gustav, es ist freundlich von Ihnen, dass Sie mich besuchen. Ich hatte sowieso vor, mich Ihnen einmal erkenntlich zu zeigen. Bursche, Gib Acht auf das Fleisch. Kommen Sie. Ich habe eine Flasche echten französischen Cordial Medoc. Zollfrei. Sehen Sie diese beiden Gläser? So etwas haben Sie gewiss noch nicht gesehen. Es ist eine Geschichte dargestellt. Hier ist ein Galgen und sieben Räuber hängen daran. Sie schaukeln im strengen Wind. Das ist gewiss das Ende. Der Anfang ist aus dem anderen Glas. Drei nackte Mädchen baden am Ufer eines Sees. Auf der Rückseite ein König mit seinem Thron. Und hier ist noch ein einzelner Mann, der auf dem Felde schläft. Oder er ist gerade aus dem Traum erwacht. Wir sollen doch nicht aus den kostbaren Gläsern trinken. Das Ganze ist ein Märchen aus Ungarn. Ein Kunstwerk. Auch im harten Quarz erscheint das Fleisch rund und weich. Jedermann ist auf seine Weise unmäßig. Manche in der Frömmigkeit, andere im Laster. Ich selbst zum Beispiel habe von Zeit zu Zeit das Bedürfnis zu weinen. Zu weinen? Wenn jetzt eine Welle des Atlantischen Ozeans das Schiff ins Schlingern bringen würde und die Gläser stürzten um, zersprengen, oder Sie würden achtlos das Ihre fallen lassen, dann würde ich zu weinen anfangen. Und es würde mir ganz leicht danach sein. Das verstehe ich nicht. Die Seele des Menschen muss manchmal aus ihm heraus. Er muss sich auf den Tod vorbereiten, wo es vollkommen geschieht. Er muss Übung darin erlangen, sich aufzugeben. Wir hängen an den Dingen. Aber die Dinge hängen nicht an uns. Glauben Sie mir, es ist den Gläsern gleichgültig, ob sie in dem seidenen Futteral liegen oder als Scherben auf dem Meeresgrund. Es ist dem Gelde, von dem wir so viel reden, unwichtig, wem es angehört und wozu es dient. Es ist keine Partei. Es bleibt nicht bei den Toten. Es wandert. Es wandert. Übrigens habe ich die Gläser dauernd in Benutzung. Trinken Sie doch, ne? In letzter Zeit kommt es mir vor, als wüsste ich, was ich des Nachts ergrübele. Ich bin herabgestiegen, um Sie etwas zu fragen. Ich dachte es mir. Der Schlaf auf diesem Schiff ist noch schlechter als auf anderen. Die Wände haben Ohren. Und wenn man mit einem Messer ins Holz schneiden würde, käme Blut heraus. Unheilreiche Kräfte. Es geht jemand über die Planken und man sieht ihn nicht. Ich höre ihn. Des Nachts. Schritte. Sie haben recht in Ihrer Wahrnehmung. Es ist nicht der Klabautermann. Nein, nein, nein. Damit würde ich mich abfinden. Wir würden Schiffbruch erleiden. Es würde Schluss mit mir sein. Es ist mir erzählt worden, Sie waren in der Küche beschäftigt, als man zwei Matrosen im Laderaum des Schiffes niederknüppelte. Wann wäre ich nicht in der Küche gewesen? Das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Und sie ist noch nicht zu Ende. Man bringt Sie damit in Zusammenhang. Mich? Es gibt Dreckmäuler. Man muss Ihr Geschwätz nicht so wichtig nehmen. Es waren Schritte. Diese Schritte haben eine natürliche Erklärung. Unter mir, in den Laderäumen, nicht die Wache an Deck. Ein Militärposten oder dergleichen, zur Überwachung der Fracht. Gibt es Militär an Bord? Man kann es vermuten, jedenfalls wäre es nichts Außergewöhnliches. Und ich, Unwissender, koche auch für diese Art Menschen. Ich, Unwissender, koche für Spitzel und Soldaten. Das Unwahrscheinliche war geschehen. Es gab 9 Menschen an Bord, die hatten nicht das Vertrauen der anderen 18. In schwarzer Unwissenheit belassen, wie sie meinten. Ungeheuerlichen Gefahren ausgesetzt, wie sie meinten. Eingekreist mit einem Netz aus Heuchelei und Betrug, wie sie meinten. Opfer ihrer Einfalt. Sie brennen darauf, dass man ihnen enthüllt, welcher Gattung die Ladung ist. Gustav hatte anfangs versucht, sie mit der Erklärung, er selbst sei ohne Unterrichtung, abzuweisen. Aber diese Wahrheit war ihnen unglaubwürdig erschienen. Auch sie jagten einem Phantom nach, wie er dem unsichtbaren Schiffseigentümer. Er war am Ende allein geblieben mit Betrachtungen, die ihn mit Verzweiflung erfüllten. Das Nachtessen musste längst vorüber sein. Niemand hatte Gustav bei Tische entbehrt. Elena War sie mit ergriffen von diesem Vergessen, das sich auf ihn bezog? Als der Holzstoß seiner Seele ausgebrannt war, erhob er sich mit mechanischer Geschmeidigkeit. Zu Elena ans Bett würde er nicht treten. Er war unfähig. Er schlich die Treppe hinab und war zufrieden, dass er seine Kammer erreichte, ohne von jemand bemerkt zu werden. Gefahr! Es war ein Leichtmatrose gewesen, Alfred Tutheim, 18 Jahre alt. Gustav hatte ihn erkannt. Mit einem Satz war der Verlobte Elenas aufgesprungen, stieß die Tür auf. Der Gang war dunkel und ohne Geräusche. Er eilte den Gang entlang, suchte nach oben. Im Vorraum stand der Supercargo. Gustavs Atem ging schnell. Auch Georg Laufer schien erregt. Sein Gesicht war ohne Fassung, weinerlich verzerrt. Die beiden Männer gaben sich kein Wort. Gustav trat hinaus aufs Deck, vollkommen verwirrt. Gefahr war eine Vorstufe, bedeutete die Zone, in der die Kausalreihen zusammenflossen, um sich zum Unglück zu verflechten. Aber es war noch nicht der Zustand der Katastrophe. Man konnte dem ehernen Schritt der Abläufe ausweichen. Das war der Sinn der Warnung. Die Vorsicht als Fußangel dem Geschehen hinzulegen. Er schlich wieder hinab, verriegelte die Tür seiner Kammer zum ersten Mal. Am Morgen erhob er sich, wenn auch verspätet. Nachdem er sich angekleidet hatte, fühlte er sich frech genug, sein Gesicht an Deck zu tragen. Ach, dann war niemand beschäftigt. Das Schiff schien ausgestorben. Schneller als er beabsichtigt hatte, eilte er nach vorn. Da bot sich ihm ein eigenartiger Anblick. Die Besatzung, ausgenommen der Koch und der erste Steuermann, stand in Reih und Glied aufgestellt. In den letzten Tagen sind der Mannschaft Gerüchte über die Art der Fracht zugetragen worden. Dieser oder jener hat behauptet, die Laderäume seien mit Sprengstoffen angefüllt. Um die wenig glaubhafte Annahme zu stützen, ist die Lüge erfunden worden, es sei Militär an Bord versteckt. Die Schiffsleitung hat diesen Appell angeordnet, nicht um eine Untersuchung gegen Unbekannt oder gegen alle einzuleiten, sondern um die Erklärung abzugeben, die Gerüchte sind frei erfunden. Es befindet sich außer der Mannschaft, den Offizieren, der Schiffsleitung und zwei Gästen, allen bekannt, niemand an Bord. Über die Art der Ladung kann keine Mitteilung gemacht werden. Die Besatzung hat kein Recht, eine solche zu fordern. Die Schiffsleitung will keinerlei starke Worte brauchen, aber doch der ihr unterstellten Mannschaft nicht verheimlichen, dass das Geschwätz Befremden hervorgerufen hat. Ich habe weiter nichts auf dem Herzen. Ich bin zufrieden. Gustav, hast du gefrühstückt? Nein. Es ist in dich gefahren. Ich muss eine Aussprache mit dir haben. Es ist etwas Wichtiges, etwas Aufschlussreiches. Erspare es mir. Ich will nicht. Dieser Appell war eine törichte Maßnahme. Unzweckmäßige Veranstaltung. Eine ungewöhnliche Dummheit. Aber der Supercargo bestand darauf. Es sind gute Männer, einer wie alle. Man kann indessen der Einfalt nicht verraten, dass der Supercargo ein paar Mikrofone abhorcht, die über das Schiff verstreut eingebaut sind. Nur ein paar zufällige Mikrofone? Eine technische Spielerei. Der kluge Herr Laufer hat die Vertraulichkeit des Zwiegespräches aufgehoben. Um einem Vorgesetzten oder Auftraggeber den Beweis seiner Tüchtigkeit zu geben, ist der Supercargo dem dürren Einfall gefolgt. Ich bedauere ihn fast. Er ist welterfahren, aber er zaubert das Unglück herbei, das er vermeiden will. Warum kann man den Männern den einfachen Tatbestand nicht mitteilen? Weil der Mensch schreckhaft ist und wundergläubig dazu. Die Mannschaft möchte eher den Wahn züchten, neben jedem Matrosen ist ein unsichtbarer Spion aufgestellt. Menschen aus Glas oder voll zauberhafter Schliche. Das ist begreiflicher als eine elektrische Apparatur. Jedenfalls würde es von Vorteil sein, zu wissen, in welchen Räumen Mikrofone versteckt sind. Du möchtest wissen, ob der Rauchsalon sicher vor Herrn Laufers Ohr ist. Oder wohin sonst du dich mit Elena begeben sollst, um Regungen, deren man sich in der Öffentlichkeit schämt, auszutauschen. Womit habt ihr euch seit gestern Nachmittag eigentlich die Zeit vertrieben, dass ihr beiden sogar das Abendessen versäumt? Ich bin nicht mit Elena zusammen gewesen. Ich habe in Gesellschaft mit mir selbst den Abend verbracht. Weder du und Elena noch Georg Laufer sind bei Tische erschienen. Ich versichere dir, ich bin nicht in Elenas Nähe gewesen. Kannst du lügen? Man Manchmal kann ich lügen. Elena und Gustav standen an der Reling und versenkten sich in die erhabenen Gesichter, die die Kondensationsvorgänge aufspielten. Gustav hatte noch keine Aussprache mit Elena gehabt, als er seine Gefühle ausgeräumt, die Tatsachen gesiebt und in ein System von Wechselwirkungen gestellt hatte, waren ihm keine Beweisstücke in Händen geblieben. Möglich, dass Elena mit dem Supercargo gespielt, wie ein Kind mit einem Erwachsenen. Es kennt die Gefahr nicht. Plötzlich rieselte der Nebel als Regen herab. Kalte Böen nisteten sich in die Segel. Das Schiff bog sich stöhnend nach Lee. Klar zum Wenden! Die Matrosen wurden von ihren Arbeiten aufgescheucht. Ihre Füße klatschten über die Planken. Jedermann eilte an seine Station. Gesang. Man riss an den Flaschenzügen. Ein gewöhnliches Manöver. Diesmal geschah es sehr hastig. Treffen! Alle Mann an die Masten, um Segel zu bergen! Die Quecksilbersäule des Barometers war auf 720 mm gefallen. Der Schiffsrumpf lag hart über, 30 oder 35 Grad. Der Lärm der Takelung war nach und nach tief und orgelnd geworden. Dazwischen Geschrei, wie von ungeschmiertem Räderwerk. Die Männer lagen in den Bäuchen der Segel und ihre Münder bewegten sich. Das war kein Versuch, durch Gesang die Arbeit zu fördern. Sie konnten reden. Und wenn die heimtückische Schiffsladung ihnen auch den Arsch abreißen würde, so konnten sie doch eine Minute vorher noch ihre Meinung hinausgebrüllt haben. Diese viehische Angst und die ohnmächtige Wut. Das ganze unzulängliche Leben, das man ihnen mit Dynamit oder Pikrinsäure auseinandersprengen würde. Schluss mit dem Segelberg! Runter von den Masten! Der Wind machte sich schwerer, als man erwartet hatte. Die Oberfläche des Wassers verwandelte sich in ein zerklüftetes Gebirge. Die Landschaft der Kräfte war nicht mehr zu überschauen. Waldemar Strunk lachte breit. Er fühlte, Georg Laufer war ausgeschaltet. Aller Raum war ausgefüllt mit Lärm. So waren die Mikrofone nutzlos. Die Berechnungen eines unbarmherzigen Geistes waren zunichte gemacht. Die Natur war da. Allüberall. Ist es dir hier unten in der Kammer nicht zu beklemmend? Nein. Nur die Wände stehen zu schief. Manchmal muss ich die Augen schließen, dann begreife ich mehr vom Stampfen und Schlingern. Männer. Wie ein Chor von Menschen. Der Ferne sind. Mir ist das vorhin eingefallen. Von unten oder aus den Wölbungen selbst, die man für lehmige Erdaufschüttungen nimmt, kommt die Musik. Die Töne haben keine genaue Gestalt. Du bist nicht bei dir selbst. Der Mensch erträgt es nicht, im Wasser zu wohnen. Und du wohnst im Wasser. Dein Fenster schaut direkt in den Ozean hinaus. Der Mensch erträgt alles, was ihm zugeteilt wird. Das ist nicht das Schlimmste, im Wasser zu wohnen. Wenn dies Schiff nun in rasender Fahrt das Tal des Ozeans hinabstürzte, um dem Mittelpunkt der Erde näher zu kommen, dem Ruf der Materie folgte, so käme uns nur eine Rolle zu, die jetzt Menschen auf einem benachbarten Schiff haben, das dem Orkan nicht standhält. Sie sind nicht sehr unterschieden von uns. Warm, solange sie atmen. Etwas süßes Fleisch, etwas bittere Gedanken. Das sind Gefühle, Erinnerungen an eine Geliebte, Tränen und Flüche. Da wird ein Schiffsjunge, weil er junge Eingeweide hat, von einem Fisch geschlachtet, mit einem Messer aufgetrennt. Die hohen Richter der Menschen empören sich nicht über diesen Mord. Sie haben so viel damit zu tun, die Gelüste ihrer Mitmenschen zu verdammen. Sie sind ganz ohnmächtig. Gegen den Hunger der Kreatur und gegen den Samen, der sich überall säen will. Du weinst ja. Ich sehe es. Aber es bedeutet nichts für mich. So bedeutet es doch etwas für mich. Das wäre nur gerecht. Denn du hast die Tränen hervorgerufen. Das Begreife ich nicht. Du musst mir keine Rätsel aufgeben. Es ist ein Herr Supercargo an Bord und du warst gestern von mittags bis abends mit ihm verschwunden. Das ist gewiss ein natürliches Vorkommnis und es wird noch besondere Gründe gehabt haben, aber mir ist der Speichel bitter geworden. Nicht, dass ich dich beargwöhne oder Vorwürfe aufgespeichert habe. Es handelt sich für mich nur darum, etwas zu überwinden oder mir eine andere Anschauung von meinem Schicksal zu verschaffen. Ich hatte mir vorgenommen, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe nicht an unserer Einigkeit gezweifelt. Genau genommen handelt es sich auch nicht um deine Empfindungen oder um die meinen. Wir können getrost voraussetzen, es hat sich nichts zugetragen, was nach Veränderung schmeckt. Der Supercargo ist ein unglücklicher Mensch. Ich habe es vermutet. Er lebt auf der Schattenseite. Ich sag ja nicht, er ist ein böser Mensch. Plötzlich ist er das blinde Gerät der Allmacht. Der fressende Fisch, die Sucht, die Eingeweide schmecken will. Georg Laufer hältst du zum Verbrechen berufen? Ich fürchte ihn. Er fürchtet dich. Er möchte nicht dich zum Feind haben. Das ist ein Lichtblick. Das Schiff war durch den Sturm gekommen. Die Ladung hatte sich nicht gerührt. Man war nicht am Rande der Hölle gewesen. Gustav vergrub sich in seine Kammer. Der Ort hatte Vorteile. Er lag außerhalb des allgemeinen Verkehrs. Man konnte sich ganz den Gedanken überlassen. Ein paar Traumbilder hineinstücken, die Wimpel einer Sehnsucht aufziehen. Er erstaunte sehr, als der Supercargo ihn aufsuchte. Gustav war gewissermaßen überwältigt und machte keinerlei Anstalten, sich vom Bett zu erheben. Sie müssen mir beistehen. Der Koch hat die Schiffsmannschaft durch die Mitteilung beunruhigt. Die am Kai verladenen Kisten hätten die Form und Größe von Särgen aufgewiesen. Und die unbekannte Ladung müsse demnach aus totem oder lebendem Mädchenfleisch bestehen. Mädchenfleisch? Man kann das Geschwätz nicht bei der Wurzel packen. Denn die Form der Kisten ist in der Tat lang, dem Maße eines Menschen angepasst. Sie müssen mir beistehen. Sie besitzen die Fähigkeit, die Männer zu beeinflussen. Sie haben eine Macht, die sie benutzen müssen. Nur einem Kameraden, dem man vertraut, und diese Rolle haben sie sich erworben, wird willig die Erklärung abgenommen werden, dass auch tote Gegenstände längliche Gestalt besitzen können. Als Beispiel dürfen Sie Gewehre nennen. Gewehre? Gewehre. Ich habe von allem Anfang an gewusst, dass man es bereuen wird, nicht die ganze Mannschaft davon gejagt zu haben. Sie sind bei mir nicht am richtigen Platz. Zuständig für Streitfälle mit der Mannschaft ist der Kapitän. Es verstrich dieser Tag, die Nacht dazu, und ein neuer Tag schickte sich zur mittäglichen Fülle an. An kleine Unordnungen im Verhalten untereinander hatte man sich nachgerade gewöhnt. Unregelmäßiges Erscheinen bei Tische verwunderte die Anwesenden nicht. So kam kein Erstaunen auf, dass Elena und Georg Laufer die Mahlzeiten versäumten. Dass auch zum Frühstück weder Elena noch der Supercargo erschienen waren, zerrte mit kleinmütiger, schwammiger Unruhe an den beiden Männern. Vielleicht erwog jeder für sich, das Mädchen zu suchen. Wiederum jeder für sich schob es hinaus, weil er es für die Sache des anderen hielt. So fand man sich, ohne etwas unternommen zu haben, wieder beim Mittagstisch zusammen. Jetzt stellte sich auch Georg Laufer ein. Kapitän und blinder Passagier fühlten sich bei seinem Anblick erleichtert, zumal sein Antlitz ausgeruht und entspannt erschien. Man bereitete sich auf die Ankunft Elenas vor. Als die Suppe erkaltet war, bat Waldemar Strunk den Verlobten, in Elenas Salon zu gehen und nachzuschauen, ob sie etwa sich allen Zeitgefühls entledigt habe. Gustav war schon zur Tür hinaus, als der Kapitän noch sprach. Er war nach wenigen Minuten zurück und berichtete mit stoßendem Atem, er habe Elena nicht finden können, weder in ihrem Salon noch anderswo. Der Kapitän bat den Supercargo und Gustav in den Rauchsalon. Er verschloss die Tür nach dem Gang. Der Vater und der Verlobte gestanden, sie hatten Elena seit fast 24 Stunden nicht gesehen. So habe von den Anwesenden ich die letzte Begegnung mit der Vermissten gehabt. Ich habe sie am Nachmittag in ihrem Salon aufgesucht. Ich kann vorausschicken, es ist eine lange Unterhaltung gewesen. Wir haben darüber das Abendessen versäumt, nach ein paar Stunden den Ort gewechselt und in meinem Wohnraum gesessen. Zu starken sind einige Gläser Cognac getrunken worden. Ich bin schwach gewesen und habe von den Klippen erzählt, an denen so manche meiner Lebensabsichten zerschellt sind. Ich habe um Erbarmen bei Elena gebettelt. Ich wurde abgewiesen. Elena verbat sich Unterstellungen, sie hat mir die Hand gereicht und sich verabschiedet. Fröstelnd, aber nicht eigentlich betrübt, eher ernüchtert bin ich zurückgeblieben. Ich habe ein Schlafmittel genommen, mich gelegt. Ich bin in die Rolle des bewusstlosen Steines gekommen. Erwacht bin ich erst kurz vor Mittagessen. Das war deutlich, wenn es nicht gelogen ist. Wie spät war es, als Elena sie verließ? Genau sonst halt 9 Uhr. Ich habe es mir zufällig gemerkt. Es war der Augenblick, als ich ein viertes Glas Cognac mit dem Schlafmittel trank. Jedenfalls bot das Gespräch keinerlei Anlass zu einer Verwirrung oder Verzweiflung Elenas? Die Verzweiflung hätte bei mir sein müssen. Ja, wir wissen genug. Elena ist seit gestern Abend verschollen. Es war ruhiges Wetter. Es ist keine Sturzsee an Deck gekommen. Man wird sich früher oder später dazu entschließen müssen, die Besatzung zu verständigen. Ein ausgedehnter Alarm bedeutet das Ende aller Hoffnungen, Elena lebend wiederzufinden. Ich aber bin nicht bereit, an ihren Tod zu glauben. Es ist ausreichend, wenn ein Einzelner die Nachforschungen anstellt. Gustav ist geeignet für das Amt. Er hat keine Pflichten wahrzunehmen. Sein Herz ist mehr als bereit, auch verwegene Zusammenhänge seiner Absicht nutzbar zu machen. Gustav ging in seine Kammer, ordnete das zerwühlte Bett und wartete darauf, dass die Dumpfheit aus seinem Kopfe wiche. Ihm war, als hätte er ein paar Tage lang unablässig geweint. Aber es war zu beweisen, er hatte nur ein paar Tränen vergossen. Ja? Tutan. Was ist los? Elena ist geraubt worden. Ich komme als Abgeordneter der Schiffsmannschaft, ausgewählt, um im Auftrage der anderen und aus eigenem, übervollen Herzen unsere Freundschaftserklärung zuzutragen. Elena ist verschwunden, ja. Indes, es ist Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass Elena sich bald wieder einfinden wird. Man darf weder an einen Unglücksfall noch an ein Verbrechen glauben, sondern muss die Laune eines jungen Mädchens in Rechnung stellen, das mithilfe eines Schreckens, den es bereitet, gewisse Ziele zu erreichen sucht. Wieso der Besatzung Tatsachen vorenthalten, die sie bereits weiß? Elena ist geraubt worden. Das Schiff ist ein enger Raum. Man kann nicht unbemerkt einen Menschen rauben. Er hat eine Stimme, Möglichkeiten der Gegenwehr, sozusagen Wachmannschaften an allen Orten des Fahrzeugs. Geraubt und verschleppt. Eine voraufgehende Betäubung wäre ein gewöhnliches Mittel, um einen Menschen wehrlos zu machen. Wenn ein Verbrechen vorliegt, muss doch eine Organisation oder ein Einzelner hinter der Ausführung stehen. Das Schiff ist keine weite Landschaft. Die Anzahl der Bewohner ist beschränkt und in der Gestalt allen Mitreisenden bekannt. Ein Verdacht muss also augenfällig zu begründen sein oder er darf gar nicht ins Bewusstsein treten. Man kann so wenig an das Wunder einer plötzlichen Schuld wie an andere übernatürliche Erscheinungen glauben. Alle Schuld ist plötzlich. Sie eilt den frevelhaften Entschlüssen voraus. Gedanken, das ist Traum. Wie kriechende Schnecken. Die Hand in den Händen hinterlassen das Sichtbare. Ja, Elena hat die Kammer des grauen Mannes nicht wieder verlassen. Sie hat sie auf den Schlag 9 Uhr verlassen. Man kann es nicht wissen. Es ist bekannt geworden. Es ist dergleichen nicht bekannt geworden. Fräulein Elena ist nicht wieder an Deck erschienen. Es ist kein Licht in ihrem Salon angezündet worden. Sie ist nicht über die Reling gegangen. Es hätte bemerkt werden müssen. Es sind viele Augen aufmerksam gewesen. Sie ist nicht in der Kammer des Supercargos gefunden worden. Man kann es nicht wissen. Unsinn. Sie ist nicht herausgekommen. Aber sie ist auch nicht darin. Also die Besatzung ist der Überzeugung, Fräulein Elena sei noch am Leben. So ist es. Das ist ein Trost. Gustav war ziemlich verzweifelt darüber, dass keine Anschauung in ihm das Übergewicht bekam. Die Natur hatte ohne Bedacht die Kraft seiner Vernunft zu prüfen begonnen. Er selbst war leichtsinnig genug gewesen, sich der Zumutung zu stellen. Er hatte das Examen nicht bestanden. Jede neue Frage hatte ihn mehr verwirrt als die voraufgehende. Den unfähigen Kandidaten lähmte der Schrecken der ersten heimlichen Begegnung mit dem Reeder. Heute wie damals. Wenn es noch eine Fortsetzung nach diesen Stunden gab, noch eine Lösung, eine Gnade, so würde Gustav dem Schiffseigner und Elena beiden gemeinsam begegnen, nicht aber den einen ohne den anderen wiedersehen. Als er auf den Gang hinaustrat, fand er den Supercargo auf den unteren Stufen der Treppe sitzend. Wollen Sie mein Feind werden? Ich will es nicht. Das gibt mir Zuversicht. Die Mannschaft des Schiffes befindet sich in offenem Aufruhr gegen mich. Sie erwartet nur noch ihren Führer, um sie weiß nicht was zu tun. Und dieser Führer können nur Sie sein. Ich bin nicht toll. Meine Sache ist nicht die der Mannschaft. Ich bin meiner Aufgabe untreu geworden. Ich bin nicht mehr unschuldig gegenüber meinem Amt. Niemand hat mir erlaubt, auf diesem Schiff ein Mensch zu sein. Ich glaubte, einem Menschen begegnet zu sein, dem ich mein Leben beichten konnte. Sie kennen den Ausgang. Ein erstaunlicher Verdacht hat sich um mich verdichtet. Man hat das Mädchen bei mir eintreten sehen, aber es ist nicht wieder hervorgekommen. Ich beteure, der letzte Vorgang ist den Beobachtern entgangen. Ein unzuverlässiger und schäbiger Bericht von Dummköpfen ist gegen mich. Sie wissen, ich bin wehrlos. Sie werden über mich herfallen, weil ich mich mit unvernünftigen Maßnahmen in unbegreiflicher menschlicher Überheblichkeit meiner Verkleidung entledigt habe. Zugegeben, ich bin noch nicht am Ende meiner Mittel. Ich könnte mich in meine Kammer zurückziehen und mit einem Telegramm Hilfe herbeirufen. Nach wenigen Stunden würde ein schnelles, gepanzertes Fahrzeug längsseits des Seglers liegen. Bewaffnete Männer würden die Bordwand entern. Dennoch will ich meine Schande nicht offenbaren. Durch ein Eingeständnis meiner Machtlosigkeit noch nicht. Ein paar verborgene Maßnahmen stehen mir noch zur Seite. Ich bin nicht planlos in das Abenteuer meiner großen Verantwortung gegangen. Unbegreiflich. Bis zur Stunde hatte sich Gustav nicht vorstellen können, Elena sei einfach gestorben, wie ein Mensch den Tod der Krankheit stirbt. Herzschwäche oder die Leber schwillt an. Das Harnwasser scheidet sich dem Blut nicht aus. Eine Ader bricht und ergießt sich ins Gehirn. Jetzt war ihm eine solche Vorstellung geläufig. Er würde in alle Gelasse und Winkel des Schiffes eindringen und irgendwo eine Leiche finden. Elena! Elena? Elena! Der dritte Abend nach dem Verschwinden Elenas war gekommen. Gustav hatte sich dazu erzogen, eine nächtliche Runde durch die Gelasse des Schiffes zu machen. Als er zwei Stiegen hinab war, öffnete er eine Tür nach Achtern, die, wie er wusste, in eine Art Vorraum führte. Von dort leitete eine zweite Tür in den hinteren Laderaum. Dieser Durchgang war abgesperrt und versiegelt. Gewohnheitsmäßig leuchtete Gustav Wände, Boden, Decke ab, um sich zu bestätigen, dass er Halt machen und umkehren müsse. Er erstarrte fast. Das Siegel war gebrochen. Gustav konnte nach dem Verbotenen vordringen. Seine Augen nahmen ein Bild auf, ein recht gewöhnliches, einen Packraum, in dem Kisten standen. Nummern auf den Kisten, Buchstaben. Plötzlich, mit grenzenlosem Schrecken, bemerkte er, dass er nicht allein war. Hinter seinem Rücken schlürften Schritte, die Füße vieler Männer. Ganz vorn Clemens Fitte, der Zimmermann. Neben ihm, mit bleichen, bebenden Lippen, der Koch. Auf der Schwelle Alfred Tutein. Nach und nach erschienen noch mehr Matrosen. Alle Männer waren sauber gewaschen. Ihr Haar war ordentlich gescheitelt. Sie rochen scharf nach Seife. Die, deren Füße nackt in den Schuhen staken, ließen erraten, sie hatten ein Fußbad genommen. Ihr Vorbedacht war der eines Selbstmörders. Er möchte der Leichenfrau eine Arbeit ersparen. Gustav fühlte sich überwältigt. Heiße Tränen stiegen ihm in die Augen. Er fand, es war schon zu spät. Er durfte die Wartenden nicht mehr enttäuschen. Da sie bereit waren, musste er sich bereit machen. Er schleuderte seinen Fuß gegen eine der Latten. Krachend knickte sie an einer verasteten, schwachen Stelle. Clemens Fitte hielt im nächsten Augenblick einen Hammer in Händen. Wie ein Besessener begann er, auf das Lattenwerk zu hämmern. Der Zusammenhalt zertrümmerte. Clemens Fitte wies mit einem Kopfnicken, welche Kiste er ausersehen hatte und dass sie in den Vorraum hinausgeschafft werden solle. 4 gekrümmte Rücken, 8 knochige Hände vermochten die Kiste nicht zu heben. Als die Umherstehenden die Nutzlosigkeit des Versuches sahen, sprangen sie herzu. Sie richteten nicht mehr aus als die wenigen. So wie Clemens Fitte vorher einen Hammer von irgendwoher genommen, so langte er jetzt aus dem Dunkel des Vorraumes einen eisernen Kuhfuß herein. Der Zimmermann hieb mit unhemmbarer Raserei die eisernen Klauen ins Deckelholz. Dann war Gustav mit seiner Lampe unmittelbar neben der Kiste. Er starrte hinein, alle starrten hinein. Sie war leer. Nun, es ist genug. Wir haben eine Kiste geöffnet. Die Kiste ist leer. Es ist vollendete Meuterei. Ich werde den Kapitän bitten, dass er sich und die Offiziere bewaffnet und die Ordnung auf dem Schiff wiederherstellt. Aber die Kiste ist leer. Wen darf das kümmern? Und wer wird dadurch unschuldig? Ich habe Ihre Gnade nicht erfleht, wie Sie vor dem meinen Beistand. Und diese Männer, die sich mit mir aufgemacht haben, ein verschwundenes Mädchen, eine Braut zu suchen, sind sicherlich auf das Schlimmste vorbereitet. Dennoch schulden Sie uns die Antwort, warum in einem versiegelten Raum leere Verpackungen aufgestellt sind. Ich habe auch das unwürdige Verbrechen einer rebellischen Mannschaft vorsorglich bedacht. Sie haben, um die Versuchung übermächtig zu machen, die Siegelplomben vom Eingang entfernt. Sie irren. Ich habe niemanden zur Meuterei versucht oder ihm Wege und Mittel dazu gewiesen. Das Verbrechen ist freiwillig. Meine Sorge um die Ladung entspricht ihrer Wichtigkeit. Meinen Worten ist kein Glauben geschenkt worden. Vielleicht hinterlässt eine leere, an den Fußboden festgeschraubte Kiste einen bleibenden Eindruck. Wie herbeigerufen, zeigte sich Waldemar Strunk im Vorraum. Der Supercargo schilderte in ein paar Sätzen die Meuterei, eine vollendete Tat. Waldemar Strunk leuchtete jedem der Beteiligten ins Antlitz, sagte dessen Namen. Nach dieser Musterung befahl der Kapitän den Aufgerufenen, sich an Deck zu begeben und dort in Reih und Glied sich aufzustellen. Nun wandte sich Waldemar Strunk an Gustav. Er möge sich bis auf Weiteres als Gefangener betrachten. In einer halben Stunde habe er sich im Kartenhaus einzufinden, um weitere Beschlüsse entgegenzunehmen. Genau nach einer halben Stunde trat Gustav ins Kartenhaus. Er wusste, die Matrosen wurden gemaßregelt, mundtot gemacht. Ein Verfahren gegen sie hatte begonnen. Waldemar Strunk bezeichnete die Verfehlung als eine Auflehnung ersten Grades und gab bekannt, er werde es so im Tagebuch vermerken. Er hielt die Ehre des Schiffes für gerettet. Er entließ Gustav aus der Haft, ausdrücklich und mit der Haltung eines Polizeisekretärs, gab ihm die Freiheit, sich auf dem Schiff zu ergehen wie bisher. Selbstverständlich mit Ausschluss der versiegelten Laderäume. Gibt es trostloseres Wissen als fleischliche Schönheit? Mühsam genährt durch die Jahre, an der Schwelle der Bestimmung und dann vergeudet. Töpfe wir beide. Der Verlobte und der verhaltene Liebende. Vergeblich hinterher die Zähne zu fletschen. Würde Elena mir anheimfallen, ich würde ihre Zerstörung anhalten. Ich würde in die matten Adern Gifte pumpen, Salzlaugen, die den Milliardenfraß der Bakterien ersticken. Ich würde mir ein Götterbild errichten. Meine Gedanken müssen Elena getötet haben. Nur eine lebend wiedergefundene Elena wird mich rechtfertigen, die Gedanken unwirksam machen, die mich umklammert halten. Sie haben mich ersucht, in Ihre Kammer zu kommen. Und ich will sozusagen den ersten Zipfel der ersten Begegnung ergreifen, um meine Schuldigkeit gegenüber Ihrer Hochherzigkeit auszudrücken, da ich auf Ihre Veranlassung aus der Haft entlassen wurde. Elena muss gefunden werden. Kommen Sie. Ich habe mich geirrt, als ich die Meuterei gegen die mir anvertraute Ladung gerichtet glaubte. Ich habe Interessen verteidigt, die nicht bedroht waren, und bin dem geheimnisvollen Erschrecken erlegen, das von der feindlich gärenden Meinung einer unaufgeklärten Schiffsmannschaft ausgeht. Wenn Fräulein Elena, nachdem sie mich verlassen hatte, niemals an das Ende des Ganges gekommen ist, wie man behauptet hat, muss sie durch dieses Schott verschwunden sein, das bis zur Stunde der Aufmerksamkeit aller entgangen ist. Georg Laufer, ausgerüstet mit einer stark leuchtenden Handlampe, wies mit deutlichen Zeichen der Erregung auf eine recht beschmutzte, kreisrunde Bronzeplatte im Fußboden, die im lichtlosen Abschnitt des Korridors lag, eingelassen in einen metallenen Falz. Nicht zu ermitteln, wie der Deckel zu öffnen war. Dem Verschluss oben musste eine Öffnung darunter entsprechen. Die beiden Männer stürmten durch die Schiffsräume hinab an jenen Ort. Ihr Erstaunen war grenzenlos, als sie keinerlei Anzeichen einer Öffnung fanden. Das Verwundern ging in Bestürzung über, als sie feststellen mussten, gerade an diesem Ort war es dem Erbauer, dem alten Lionel Ascot MacFie, eingefallen, eine doppelte Bohlenwand zu errichten. Und so sehr die Männer sich auch bemühten, es gelang ihnen nicht, einen Zugang zum Hohlraum zu entdecken, es sei denn, dass sie den bronzenen Deckel dafür nahmen. Gustav begann, die beschmutzte Oberfläche der Platte mit einem Metallstab sauber zu schaben. Zwei runde versenkte Nieten zeigten sich. Einem festen Druck gaben sie nach, wichen nach unten aus. In wenigen Augenblicken hatten die Männer das Werkzeug bereitet und hoben den schweren Deckel ab. Bestürzt stellten sie eine metallene Röhre fest, deren Durchmesser dem des Deckels entsprach. Sie verlief senkrecht nach unten, wie ein Abwurfschacht. Kurz entschlossen bat Gustav den Supercargo, ihn an einem Seil langsam hinabzulassen. Je mehr das Rohrende über Gustav anwuchs, desto beklemmender empfand er die Enge. Benommen, die Hände gegen die erbarmungslosen, kühlen Rundungen geklemmt, fühlte er endlich Festes unter sich. Die Wandungen des Rohres, in dem Gustav stand, bebten schwach, wie von Wasser umspült. Ihn ergriff Todesangst, wie jemand, der im Stollen eines Bergwerkes verschüttet liegt. Er zog heftig am Tragseil und war sehr verwundert, dass er langsam ruckartig aufgezogen wurde. In dieser Nacht noch gestand der Verlobte Elenas dem Supercargo das Erlebnis im Kielraum des Schiffes, die Begegnung mit dem Reeder. Hier schauen Sie. Der vordere und hintere Kielraum zusammen zählen 5 Spanten weniger, als in den darüberliegenden gelassen zu erkennen sind. Wenn ich auch in der Schiffsbaukunst ein Laie bin, so ist mir doch nicht unbekannt geblieben, dass alle Spanten vom Kiel ausgehen, das Holz und die einfachen Regeln der Konstruktion werden sich gewiss nicht zu einem Wunder aufschwingen, um mich zum Narren zu halten. Es ist ein anderer Beweis dafür, dass im Kielraum ein Gelass vorhanden ist, das sich bis jetzt unserer Erforschung entzogen hat. Da hinein mündet das Rohr, in das ich hinabgelassen war. Woanders könnte es sich verbergen. Es ist wohl dick und fest genug, dass es nicht wie ein Dunst zerstieben kann, wenn unsere Augen von außen darauf treffen. In den Abschnitt der 5 Spanten hinein ist der Reeder verschwunden. Ist das Verbrechen geplant gewesen und vollbracht worden? Wir werden ein dreidimensionales Gebilde aufspüren und danach werden wir gewachsene Früchte in den Händen halten. Diesmal schien es so, als sollte Gustav den Sieg über die Nüchternheit des Supercargos davontragen. Der graue Mann verbarg nicht, dass er unruhig war. Hatte man ihn hintergangen? Sie kletterten in den prächtigen Fundamenten des Schiffes umher. Mit den Lampen suchten sie die unnahbaren Bohlenwände ab. Das 5-spantige Gelass, ziemlich mittschiffsgelegen, widersetzte sich jedoch ihrem Eindringen. Nirgendwo ein Kriechloch, eine Luke, sich öffnende Wände. Die Entfaltung so vieler außerordentlicher Bewegungen von Seiten der beiden Männer musste die Aufmerksamkeit des einen oder anderen Matrosen wecken. Man wünschte sich den Skandal, um weniger schuldig zu erscheinen, den Druck eines übermäßigen Ernstes von sich abwälzen zu können. Ein bewiesenes Verbrechen unbekannter Herkunft würde die Meuterer reinwaschen. Ihre Laufbahn würde wieder gewöhnlich sein. So musste Gustav gar nicht nach dem Zimmermann suchen. Stumm vergleichbar einem Hund, folgte Clemens Fitte dem Verlobten Elenas in den Kielraum. Er hörte ein paar Fragen gelassen an. Ich kann mit Leichtigkeit eine der Planken aus der Wand herauslösen. Es wird dadurch dem Schiff kein arger Schaden zugefügt werden. Das Loch wäre binnen weniger Stunden wieder zu verschließen. Nach dieser Belehrung gab Gustav die Anweisung, ein von ihm bestimmtes Holzstück zu entfernen. Clemens Fitte hatte eine Kiste mit Werkzeugen herbeigeschleppt und begann mit Schlegel und Stemmeisen zu arbeiten. Bald erkannte man, die für die Holzwand verwendeten Planken waren ungewöhnlich dick. Die schräge Schnittfläche maß schon 10 cm, ohne dass ein Durchbruch sich anzeigte. Unaufgefordert machte sich der Zimmermann daran, die beiden benachbarten Dielen in das Vorhaben einzubeziehen. Endlich gab es einen leicht knisternden Ton vor der Spitze des Meißels. Clemens Fitte schnellte auf, langte ein Brecheisen herbei, setzte es an. Die beiden Zuschauer stürzten herzu, wichen aus, drängten sich, als die Planken ungefährlich zur Seite rutschten, wieder heran und starrten auf eine kaum korrodierte Kupfer- oder Bronzeplatte. Nochmals hatte sich ein Schleier herabgelassen. Ich finde, wir sind so weit vorgedrungen, wie es zulässig ist. Weitere Einbrüche zu wagen, würde das Vorhaben zum Frevel machen. Wir greifen dann in eine Maschinerie ein, die, mag sie empfindlich oder grob sein, ein Fachwissen voraussetzt, das allen mangelt. Wir dürfen nichts mehr unversucht lassen, um endlich den Kern zu fassen. Ich schwöre, dass wir hinter jenem Metallpanzer Elena begegnen. Nur eine dünne Schicht trennt uns vom Verwesungsgeruch. Es ist zu begreifen, warum die Nasen der ehrenwerten Männer versagt haben. Eine verlötete Grabkammer, ein Schlachthaus mit metallenen Wänden, ein Irrer oder Erzverbrecher, ein Genie des Teufels hat Elena geraubt, um eine Mumie aus ihr zu machen. Ein Sammler weichhäutiger Statuen. Ohne dass jemand sie herbeigerufen hatte, waren 6 Männer zur Stelle. Mit ihren Händen hatten sie schon den Balken, den der Zimmermann bezeichnet hatte, gelöst und auf ihre Schultern gelegt. Mit rhythmischen Schritten schoben sie sich gegen die Metallplatte vor. Dumpf dröhnend fuhr der Kopf des Balkens zum ersten Mal gegen das entblößte Erz. Er glich einem riesigen Schlüssel, der ein unüberschaubar hohes Tor aufsperren wollte. Georg Laufer fürchtete sich. Er ergriff die Flucht. Er erreichte die Stiege, schwang sich hinauf. Gustavs Augen glommen auf. Neben dem Gedröhn gab es plötzlich einen klingenden Scherbenlaut, wie wenn ein großer Spiegel herabfällt und zerbricht. Die Männer horchten auf. In der gleichen Sekunde, Gustav glaubte, seinen Augen misstrauen zu müssen, stürzte blank, vergleichbar dem frischen Kamm einer anspringenden Welle, hinter der aufgeschlitzten Holzwand Wasser hervor. Salzwasser! Clemens Fitte riss sich die Jacke ab, stopfte sie gegen das Wasser. Sein Hemd war ihm nicht zu schade. Auch die anderen Männer reichten ihre Blusen. Sogleich streifte er sich die Hose herunter, ballte sie in die Wunde des Schiffes. Er stand unbekleidet da, sah mit steigendem Entsetzen, das Wasser quoll jetzt von unten herauf. Er eilte zum Holzstapel, schlug die Verschalung los, zog ein paar Bretter hervor. Es gelang ihm in kurzer Zeit, den Spalt in der Bohlenwand zu schließen. Aber seine Anstrengung war ganz umsonst. Das Wasser im Kielraum stieg unaufhaltsam. Zimmermann! Ich habe alles versucht. Es ist vergeblich. Bis an den Nabel reicht es mir und kein Holz zur Stelle. Ich verliere mein Schiff. Elena ist tot! Es ist nichts mehr zu sagen. Es muss gehandelt werden. Elena ist tot. Alle Männer hinauf an Deck! Wo ist der Supercargo? Ja? Wir befinden uns in Seenot. Der Laderaum scheint Wasser zu nehmen. Ich erwarte Ihren Befehl, dass ich Hilfe herbeirufen soll. Ihre Ladung hat Wasser. Wir müssen uns um die Ladung bemühen. Es müssen im Hinterschiff Vorkehrungen getroffen werden. Der Laderaum bleibt versiegelt. Dann verlieren wir das Schiff. Lassen Sie den Zimmermann in den Laderaum. Nein! Es ist mein Schiff! Die Ladung ist mir anvertraut. Telegrafieren Sie, es ist uns zu spät. Kapitän, es geht schnell. Ach, dann muss ein Unglück geschehen sein. Wir werden da hinabgezogen. An die Boote! Nichts mehr retten! Haben Sie die Schiffspapiere? Nein, ich will nicht. Die erste bewusste Feststellung Gustavs bezog sich auf die Mitinsassen des Rettungsbootes. Drei Matrosen mit hellen, ziemlich farblosen Gesichtern. Drei Matrosen unkenntlich gemacht durch eine triefende Teerschicht. Neben Gustav hockte der Zimmermann, nur angetan mit einer Hose, die von Wasser durchtränkt war. Hinter ihnen der zweite Steuermann, vorne eingezwängt, einen dünnen Mantel über sich geworfen, der Supercargo. Sein Antlitz war gelb und versteint, die Lippen blutleer. Mochte er atmen? Er suchte das Leben nicht mehr, er wollte den Tod noch nicht. Er war in der Verdammnis. Dann schweiften Gustavs Augen hinüber zum sinkenden Schiff. Unvorstellbare Kräfte mussten es hinten gepackt haben und hinabziehen. Das Entrücktwerden des stolzen Baues des alten Lionel Ascot MacPhy stand bevor. Der Verlobte Elenas war seiner nicht mehr mächtig. Er erwartete sich in dieser äußersten Minute eine Rechtfertigung des Unheils, das er angerichtet hatte. Dass eine Tür aufgerissen würde, der Eigentümer des Schiffes herausschritte in seinen Armen Elena. Dass am Rande der letzten Möglichkeit ihr Tod widerrufen würde. Da tauchte das Heck in die Flut, senkrecht über dem Wasser, stehend, den treibenden Booten zugewandt, eine halbe Minute lang oder eine ganze, zeigte sich die Galeonsfigur. Alle Augen hingen an ihr. Niemand entsann sich, sie vorher gesehen zu haben. Ein Bild wie aus gelbem Marmor. Eine Frau. Statue einer schimmernden, rau behäuteten Göttin. Venus Anadyomene. Die Arme nach rückwärts geschlagen, verfingen sich in braunes, meerumrauchtes Holz. Die üppigen Schenkel umklammerten den stolzen Baum des Kiels. Ein mächtiger, verführerischer Gesang zu den Männern hinüber. Eine dreiste Verheißung strotzender Brüste. Dann war die Erscheinung verschwunden. Raffzahn, nehmen Sie sich zusammen. Zwei Gläser. Teure. Unvorstellbar fein geschliffene Likörgläser liegen jetzt auf dem Grunde des Meeres. Die Boote trieben voneinander. Trümmer des Schiffes wiegten sich mit der Dünung. Hinter mit schwarzem Teer verdreckten Stirnen kam ein Gedanke auf, den grauen Mann zu erschlagen und zu seiner Fracht hinabzulassen. Aber der Gedanke stob scheu wieder davon. Denn das Tun der Armen konnte niemals im Verborgenen geschehen. Der Mord der Schiffbrüchigen würde öffentlich sein. Straflos zugänglich war ihnen nur der eigene Tod. Die Macht des unbekannten Menschen war groß. Am Horizont zeigte sich eine Rauchfahne, vielleicht die gepanzerte Staatsgewalt, die Errettung ihres Lebens, nackt vom Weibe geboren, gierig nach nacktem Fleisch, die Auslieferung an das Gericht. Das Holzschiff. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Hans Hennian. Wir sprachen Hans Henny Jahn als Erzähler. Ulrich Nöten. Gustav Anias Horn. Alexander Fehling. Georg Laufer. Andreas Schmidt. Elena. Franziska Wulff. Kapitän. Andreas Leupold. Alfred Tuthein. Felix Kramer. Paul Raffzahn. Hans-Jörg Krumpholz. Der Reeder. Gerd-Ulrich Pockensee. In weiteren Rollen wirkten mit Jörn Knebel, Uli Plessmann, Michael Prelle, Philipp Otto. Komposition: Tarwater. Sound Recording auf dem Traditionssegler Skilge: Rudolf Grosser und Kai Green. Technische Realisation: Gerd-Ulrich Pockensee und Kerstin Heikamp. Regieassistenz: Stefanie Porath-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie: Kai Green. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2009. Dramaturgie und Redaktion: Henning Rademacher.